4.1 und 4.2. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zurück bei unserer Sendung Kultur. Wir sind gerade auf der Ausstellung der Kunsthochschule Kassel, wo ich mit der Kuratorin der Ausstellung, Frau Sina Heckemann, spreche. Frau Heckemann, erzählen Sie, was war Ihnen bei dieser Ausstellung wichtig? Guten Tag. Mir war es wichtig, dass die Kunstobjekte eine große Gruppe ansprechen und eben nicht nur Leute, die sich sowieso schon für Kunst interessieren. Wir wollten so viele Leute wie möglich erreichen und haben uns deswegen entschieden, dass einige Kunstwerke nicht nur in der Kunsthochschule, sondern auch an öffentlichen Orten zu sehen sind. Das klingt ja interessant. Wo genau sind die Werke denn zu sehen? Insgesamt gibt es 14 Ausstellungsorte, die wir über die ganze Stadt verteilt haben. Eine Installation steht zum Beispiel an der Markthalle, einige Skulpturen in einem Café in der Innenstadt. Das Café ist sehr beliebt und wird von vielen unterschiedlichen Leuten besucht, egal ob jung oder alt. Wenn Leute sich da jetzt auf einen Kaffee treffen, können sie nebenbei auch die Kunst genießen. Was uns besonders erfreut hat, ist, dass unsere Idee, die Kunst im öffentlichen Raum zu zeigen, auch das Interesse von einigen Einkaufszentren geweckt hat. Der Leiter eines Einkaufszentrums hat uns zum Beispiel Teile der Ladenpassage für die Präsentation von Kunstwerken zur Verfügung gestellt. An 3 Tagen der Woche werden 2 Künstlerinnen da eine Live-Performance aufführen, in die das Publikum mit einbezogen wird. Ich freue mich darüber sehr, denn genau so erreicht man ein breites Publikum. Jetzt ist es natürlich wichtig, dass die Ausstellung gut ankommt. Zum Glück gab es aber schon erste positive Rückmeldungen. Ich bin mir sicher, dass die Ausstellung gut ankommen wird. Frau Heckemann, ich wünsche Ihnen viel Erfolg und kann Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, einen Besuch der Ausstellung nur wärmstens empfehlen.